Deutschlandfunk Studiozeit. Sie ist schön, nicht klassisch schön wie etwa die junge Liz Taylor, aber ihr Gesicht strahlt Zuversicht aus. Zuversicht und Zufriedenheit. Sie begann als Country-Sängerin, obwohl ihre Figur so gar nicht den Tits and Ass-Klischees dieses Genres entsprach. Die Rede ist von Kady Lang, inzwischen Sängerin. Ganz einfach Sängerin. Eine Frau im Wandel, nannte unser Autor Knut Benzner sein Porträt dieser Frau. Der Titel ist ein wenig irreführend, denn gewandelt oder verwandelt hat sich Kady Lang eigentlich nicht. Ihr Haar trägt sie immer noch kurz und schwarz und sie gibt sich nach wie vor maskulin, hart und weich, unnahbar und nah. Wenn tatsächlich ein Wandel stattgefunden hat, dann nur der. Kady Lang hat einen auch in ihrem Zusammenhang unterschätzten Stil, die Country-Musik, verlassen, um Musik zu machen, die in keine noch so ausgeklügelte Schablone passt. Also, vielleicht doch? Eine Frau im Wandel. Kady Lang. Eins der schöneren, eins der schönsten. Nah, nahe, intim. Klagend? Nein. Verzweifelt? Nein, auch das nicht. Vielleicht zweifelnd an der Möglichkeit, verzweifelnd an der Unmöglichkeit des großen Glücks. Rette mich, mehr nicht. Rette mich und damit auch mein Leben. Kady Lang kommt aus Kanada, aus dem Örtchen Concert in der Provinz Alberta, die herrlichste Gegend der Welt. Sie ist also, und das ist nicht ganz unwichtig, keine US-Amerikanerin. Mag auch Kanada zugekleistert sein vom Kulturimperialismus, so hieß das mal, der Blick auf den großen Bruder, der immer zusieht, bleibt befreiend frei. Ihren Namen schreibt sie klein. Kleines K für Kathy, kleines D für Dawn und ihr Nachname beginnt mit einem klein geschriebenen L. Warum? Ich weiß es nicht. Konstruktionsmuster böten sich an. Gemäßigte Kleinschreibung, linkes Bewusstsein in Verbindung mit gemäßigtem Feminismus, doch wie gesagt, arg konstruiert. In den englischsprachigen Ländern wird eh alles kleingeschrieben, mit Ausnahme des Satzanfangs, der Eigennamen eben und des Ich. Mit 7 lernte sie Klavier, mit 10 Gitarre und wenig später, im Teenageralter, schrieb sie die ersten eigenen Songs. In Kanada aufgewachsen zu sein, hieß ja nicht, dass es dort keine Musik gab. Zum Beispiel Country-Musik. Trail of broken hearts, looking back at you. Now and from the start, these words will travel through. The Godspeed of trust will settle the dust we've been passing through. Broken trail so Die Sache ist, dass meine Erziehung in erster Linie auf dem Land stattgefunden hat. So hatte ich ein emotionales Einfühlungsvermögen in die Country-Musik. Ich verstand deren Perspektive und Ideale. Doch da ich mich ebenso in den Räumen der Performance und denen der kosmopolitischen Ideale der Kunst bewegte, wollte ich die Trennung von Country-Musik und Kunst aufheben, um einerseits die Aufmerksamkeit, den Verstand der Country-Musikhörer ein bisschen zu erweitern und um andererseits die künstlerische Gedankenwelt, deren Neigung und Sinn für die Country-Musik zu öffnen. Vielleicht als eine Art Schlichter zwischen den beiden Extremen. Way of thinking, bring them to open their minds towards country music and perhaps be some sort of arbitrator between the two extremes. 1984 erschien bei einem kleinen kanadischen Label ihre erste LP. A truly western experience, country irgendwie, weit ab von Nashville, Tennessee. Da war zwar die Familie Thema, die Du ohne mich oder besser Ich ohne dich Problematik, die Geschichten der Underdogs, der Ausgestoßenen und der Verlierer, der scheinbare Glanz der Neonwelt, leibhaftige Blue-Collar-Mentalität, dieses Du bist nichts, jeder ist sich selbst der Nächste, nutze deine Chance, Lebensgefühl. Doch ohne die der Country-Musik immer wieder unterstellte Kleinbürgerlichkeit, ohne Mief und Spießigkeit. Keine Ressentiments, keine Rede von Rednecks oder vom Cowboy, sei es auch nur ein städtischer, aber mit Colt, vom harten, patriarchalischen Patrioten, und keine Rede von der, weil wir so gerne alles assimilieren, keine Rede von der elenden Legende des Truckers, also Fernfahrer, Truckstop, Rastplatz. Der wilde Westen lag nicht am Highway und schon gar nicht am Frankfurter Kreuz. Country war für Caddy Lang das Alltägliche, die Alltäglichkeit und die Schwere und die Leichtigkeit des Seins, die, da sie sie beschrieb, zum Besonderen geriet. Wird so das Gewöhnliche zur Utopie? Als spielte Thelonious Monk Western Swing. Diese Musik ist sehr behütet. Man verhält sich Newcomern gegenüber sehr defensiv, zumal wenn sie keine Traditionalisten sind. Und ich eifere mit Sicherheit keiner femininen Country-Figur nach. Das macht die Sache in den USA noch schwieriger, denn in erster Linie sind sie fundamentale Christen und ich bin nicht einmal das. Also verspreche ich einige Veränderungen innerhalb der Country-Musik. I'm not a Christian either, so it's I propose a lot of change in country music. Das versprach sie 1987 mit Angel with a Lariat, produziert von Dave Edmunds. Die Fachzeitschrift Rolling Stone meinte, ein erfolgreiches Debüt bei einem Major-Label von einer Sängerin, deren Leistung bereits sagenhaft ist. Erfolgreich? War sie, wie Klatschtanten der Yellow Press immer wieder glauben machen wollen, über Nacht ein Star? Ich weiß nicht, ich wünschte, ich wäre es, schwer zu sagen. Das Musikgeschäft ist so unproduktiv und Country-Musik ist noch immer eine merkwürdige politisch orientierte Musik, insbesondere in den USA. Sie können mich jeden Moment ausmustern. Das tat man nicht. Es ging sogar besser. Well, yeah, it certainly is getting better, but the new traditionalist movement is still quite grounded to the traditional people like Randy Travis and Dwight Yoakam are still very much good old boys. Ja, sagt sie, es geht besser, aber die neuen Traditionalisten, die New Traditionalists-Bewegung, begründet sich vollständig auf wiederum Traditionellem, wie Randy Travis und Dwight Yoakam. Und das sind die guten alten Jungs, die guten alten, toughen Kerle. I think Willie Nelson and Kris Kristofferson could give two shits about it now. Ich glaube, Leute wie Willie Nelson oder Kris Kristofferson können sich inzwischen einen Dreck um die Gepflogenheiten kümmern. Ich meine, die sitzen mittlerweile auf ihrer Goldmine und sind etabliert. Ich glaube, diejenigen, die jung sind, die gerade erst angefangen haben, vielleicht mit ihren Meinungen und Ansichten noch ein wenig reserviert sind, weil, wie wir alle wissen, dieses Genre sehr straff ist. Sie können Ja oder Nein zu dir sagen, größtenteils zumindest. Versteh mich nicht falsch. Ich respektiere Country-Musik, die traditionellen Formen davon. Und ich respektiere den Umstand, dass sie ihre Tradition sichern und verteidigend ihr gegenüber sind. Denn ich bin in gewisser Weise auch so verteidigend ihr gegenüber. Als eine neue Welle der Country-Musik entstand, Bands wie Lone Justice oder Jason and the Scorchers, als man solche Bands mit Country in Zusammenhang brachte, die Screamin' Sirens, Rosie Flores, Dwight Yoakam und letztendlich auch mich, alle, bis auf Dwight Yoakam, Rosie Flores, die sich von den Screamin' Sirens trennte und mich, gingen in eine härtere Richtung. Mehr Heavy Metal, mehr Speed Metal, diesen Typ Musik, während sich die wenigsten von uns für Country Musik entschieden. Die Country-Musikgesellschaft bestimmt selbstverständlich, dass man Verpflichtungen ihr gegenüber hat. Und die schließen manchmal das Respektvolle mit ein. Make sure that you are making some sort of commitment to them, which is respectful in some ways. Ihre Stimme schnitt scharf wie eine Rasierklinge durch einen Schwall elektronischen Lärms. Kein Mainstream Nashville Country Radio Album. In keiner Beziehung. Doch es brachte ihr Freunde aus der Welt der Rockmusik und die Aufmerksamkeit der Medien. Dann eine anstrengende Tour, 10 Monate auf der Straße. Für all die, die eine Fortsetzung all dessen erwartet hatten, war das nächste Album ein Schock. Es hieß Shadowland. Well, I think the difference between Angel and Shadowland. Ich glaube, der Unterschied zwischen Angel with a Lariat und Shadowland ist, das eine Album ist progressiv. Angel ist mein Fokus. Es ist meine Kunstform, die progressive Seite meiner Country-Musik. And shut up! Okay. Shadowland ist rundheraus eine Zelebrierung eines der sicherlich größten Nashville-Produzenten, jemand, den ich lange beobachtet habe und jemand, der sehr vertraut mit meinem Idol gearbeitet hat. Ich habe eine Verbindung zu solcher Musik und eine Passion für diese Art. Als Sängerin wollte, ja musste ich diese spezielle Art von Musik singen. Und jemand, der sehr intimately mit meinem Idol I certainly have an affiliation with that sort of music and a passion for that type of music. And as a vocalist, a want or a need to sing that type of music. Diese spezielle Musik, das waren Standards, die Skala der Country-Musik waren. Standards von Bob Wills, Harlan Howard, Billy Walker, den Delmore Brothers, Roger Miller und Ernest Tubb. Die meisten von ihnen schon lange tot. Der erwähnte Nashville-Produzent war Owen Bradley, das Idol war Patsy Cline. Sie kamen 1963, noch nicht einmal auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Two cigarettes in an ashtray. There's three cigarettes in the ashtray. I watched her take him from me. Patsy Cline sang with soul. She was Patsy Cline sang mit Seele. Sie war wie Hank Williams Senior. Seele. Nicht notwendigerweise schwarze Seele, jedoch weiße Seele. Und sie war sicherlich eine der größten Vokalistinnen, über die Runde der Country-Vokalistinnen hinausgehend. Einfach eine große Vokalistin. Sie war eine der stärksten weiblichen Persönlichkeiten ihrer Periode und ich habe eine Verbindung und ein Gefühl für sie. Women personas of country music in that period, and I just have some sort of connection or empathy with her. Tears don't care who cries them. They don't care at all. Anytime a heart starts breaking, they will fall and fall. Rich man, poor man, Shadowland war auf seine Weise vollendet. Purer Country der 50er, Big Band Sound und populär, popmusikalisch ein wenig. Der Unterschied zwischen mir und anderen Crossover-Sängern oder Sängerinnen ist der, dass die Crossover-Sänger in der Vergangenheit immer von einem strikten Country-Standpunkt kamen und kommerziell die Popmusik als Ziel anstrebten. Wohingegen Country meine Passion ist und ich eher innerhalb ihrer kooperiere, als sie zu verlassen. Ich habe kein Bedürfnis zu versuchen, eine Popmusiksängerin zu sein. Es ist fruchtbarer, zeitgenössischer oder bizarrer, eine Country-Sängerin zu sein als David Bowie. Ich meine, es kommt darauf an, wie man herangeht. Es liegt an deiner Fähigkeit, andere Kunstformen zu tolerieren. Country ist ebenso ein Vehikel wie Nina Hagen. It's all in your ability to tolerate other people's forms of art. And country music, I think, is as much a vehicle as Nina Hagen. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart for me, but someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love. Too many nights, too many stars, too many moons could change your mind. If I'm gone too long, don't forget where you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes, oh keep your heart for me, for someday I'll return and you see you're the only one I'll ever love. Und so sehr ich Crossover-Country-Musik im Moment hasse, möchte ich eine Crossover-Sängerin sein. Einfach nur, um Country zu einem größeren Publikum zu bringen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Zugänglichkeit und Kommerzialität. Kommerzialität, die nur zum Ziel hat, Schallplatten in einem anderen Markt zu verkaufen. Zugänglichkeit ist imstande, in deinem Genre etwas zu geben, das andere verstehen können. Genre. Something that other people can understand. Die, die verstanden, verstanden. Denen, die nicht verstanden, wird sie schon immer verdächtig gewesen sein. Erstmal machte sie noch eine Platte, Absolute Torch and Twing. War, wie sie sagte, Angel with a Lariat ihr Fokus gewesen und Shadowland ihre Zelebrierung, ging in Absolute Torch and Twing beides auf. Der Fokus, also der Brennpunkt, insofern, als dass sie ihre Wildheit mit der Romantik der 50er vereinigte, ihre Zelebrierung insofern, deutschen wir auch das ein, als dass sie sich mit ihrer Stimme ein Fest daraus machte, beides genießen zu können. Dann drehte sie einen Film mit einem Regisseur aus dem Süddeutschen. Die beiden kannten sich. Als Nichtfachmann hatte er ihr Video zu der Cole Porter Benefits-Platte Red Hot and Blue gedreht. Salmonberries hieß der Film, Percy Adlon der Regisseur. Salmonberries, Lachsbeeren. Salmonberries, lachsfarbene, himbeerförmige Beeren. In einer Szene des Films scheint die Sonne durch ein Glas voller Salmonberries. Lachsfarbenes Licht breitet sich aus. Für Adlon, wie er diese Einstellung interpretierte, die Farbe der Liebe. Salmonberries, ein Wort, das nur in der Arktis zu Hause ist. Dort spielt der Film in einem Ort mit dem Namen Kotzebue. Eine außergewöhnliche Umgebung, Eiswüste, radikale Entscheidung der Natur. Einsamkeit, zwei Frauen, Russell Zech, Bibliothekarin aus der ehemaligen Hauptstadt der DDR, Berlin, und Caddy Lang, Eskimo-Findelkind. Sie war Schauspielerin. Das ist unwesentlich schwieriger, denn die Unterschiede zwischen einer Sängerin und einer Schauspielerin sind gering. Die Art und Weise der Inspiration ist ähnlich. Man sollte aufrichtig sein und spontan und die Eitelkeiten hinter sich lassen. In dieser Beziehung ist es dasselbe, aber singen gefällt mir doch besser. So in that way it's the same as singing. I would have to say I love singing more though. Als sie sich das erste Mal auf der großen Leinwand sah, war sie dennoch überrascht, hin und her gerissen zwischen Begeisterung und Kritik. Salmonberries ist ein warmer Film innerlich, für manche einen pathetisch, auf jeden Fall ein Gegenstück zum vulgären Schieß-, Krach- und Mordfilm. Kitty Lang spielt eine Figur eine Rolle, die mehr als eine Rolle war, durchaus deckungsgleich mit dem tatsächlichen Leben. Herb und weich, gezeichnet, mit den kurzgeschorenen Haaren männlich. Eine Frau, die wirkte wie ein junger Mann, androgyn. Nun, ich habe mich selbst immer als androgyne Person präsentiert. Das ist nicht notwendigerweise ein politisches Statement, obschon ein politischer Kontext existiert. Aber für mich war es natürlich, es entspricht mir. Mehr in dem Sinn, dass die Menschen, nun, es ist nicht nur eine sexuelle Angelegenheit. Ich betrachte es, als seien wir humane Wesen und diskutierten einen Gegenstand. Nicht nach dem Motto, du bist ein Mann und ich eine Frau. Ohne den unausgesprochenen sexuellen Druck. Es ist ein Kompliment, zwischen maskulin und feminin eine angenehme Balance zu haben. Ein Problem dieser Welt ist das, dass wir uns die großartigen Aspekte beider Geschlechter nicht gestatten. Und weil sie lieber singt, sang sie das Musikthema des Films. Snow barefoot if Bisher hatte sie sich immer mit Stetson Jeans, Stiefeln und derben Jacken präsentiert. Sie war cool, sicher, hip und versessen darauf zu lernen. Dann dieser Ausspruch in einem Fernsehspot. Jedem, der erführe, sagte sie, jedem, der erführe, wie Fleisch hergestellt wird, würde sein Frühstück hochkommen. Ich weiß es, denn ich komme aus einer Viehzuchtregion, deswegen wurde ich Vegetarierin. Der Spot war ein Spot der US-amerikanischen Tierschutzorganisation PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. Diese Organisation erzwang die Schließung einer Ranch in Texas, brachte den obersten Gerichtshof der USA dazu, Tierversuche zur Kenntnis zu nehmen, erwirkte einen Verzicht auf Tierversuche bei namhaften Kosmetikherstellern, deckte Grausamkeiten in Pelzfarmen auf und sorgte für einen kleinen Skandal bei einer Pelzmodenschau des Couturiers Oscar de la Renta in New York, bei der nur in Unterwäsche bekleidete PETA-Mitglieder den Laufsteg stürmten mit einem Plakat. Lieber gehe ich nackt als im Pelz. Rechte für Tiere waren für die Mitglieder die logische Erweiterung der Menschenrechte. Menschen missbrauchten Tiere aus denselben Gründen, aus denen sie andere Menschen missbrauchten. Ignoranz, Arroganz und Gier. Die Radiosender waren entsetzt. Kitty Lang zog sich den Zorn der Country-Stationen zu, von den meisten wurde sie boykottiert. Sie sollte sich kritische Äußerungen über ihre viehzüchtende, vermeintliche Zielgruppe enthalten. Schluss mit ihrer Art von Country. Es wird andere Gründe gegeben haben, und ein Grund wird der gewesen sein, dass sie etwas anderes machen wollte. Und so entstand Ingenue, oder besser Ingenue mit einem Accent grave über dem ersten E. Offenheit, Unbefangenheit. Die letzte Platte ist sehr schwer zu beschreiben. Ein sanftes Latin-Rhythm-Gefühl, slawische Harmonien, 50er Jazz wie Peggy Lee, aber auch wie Joni Mitchell und Burt Bacharach und Karen Carpenter. Ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Ich bin gespannt darauf, wie die Journalisten sie aufnehmen werden. Aber ich weiß es wirklich nicht. Kurz wiedergegeben etwa so. Von der Entdeckung der Langsamkeit, von der Einheit mit sich und der Musik schwärmte das Hamburger Stadtmagazin Szene. Zu beschreiben sind die Lieder wirklich nicht. Thank you. Kritiker, die vorgaben, ihre Musik zu meinen, merkten immer wieder an, sie sei lesbisch. Für manch einen war das gar ein ästhetisches Kriterium. Welch Unverfrorenheit, welche Unverhohlenheit der Maßstäbe, häufig augenzwinkernd als Unterstellung und Vorwurf formuliert. Absurd, denn was soll das schon heißen? Fortschritt immerhin, wenn es nichts mehr heißt. Eine Frau im Wandel ist der falsche Titel für diese Sendung. Er suggeriert, dass sie, Caddy Lang, sich verändert habe. Das hat sie eigentlich nicht. Abgesehen vom Prozess ihrer Gewissheit, Reife ist auch ein schönes Wort. Das Bild von ihr, die Sichtweise über sie, ihr Publikum hat sich verändert. Frauen allen Alters, einige mit Langs Haarschnitt, herb, die scheinbar beglückt und glücklich das feststellen, was eben kritisiert. Hauptsache, sie wird nicht instrumentalisiert. Kein Stetson, ein paar Stiefel, die gehören mittlerweile zum allgemeinen Gut. Intellektuelle, nette Intellektuelle, sie hier abzugrenzen, wäre ebenso fatal. Yuppies. Nun, wir sollten logistisch denken. Es gibt heutzutage mehr Yuppies als andere Menschen auf der Welt. Also das ist abgedroschen. Aber das habe ich gar nicht im Sinn, denn Yuppies sind auf vielerlei Art verantwortlich für etwas Kulturübergreifendes. Dafür sollten wir ihnen dankbar sein. Sie haben das Geld und das Interesse dafür. Doch da kommen auch Hardcore-Country-Fans und an der Kunst orientierte Menschen. Caddy Lang ist Entertainerin. Die Möglichkeiten ihrer Stimme sind immens. Sie spielt nicht mit dem Publikum, sie spielt mit sich selbst, inszenierend in der Art einer Performance, einnehmend, sinnlich, betörend. Betörend, betörend, betörend, betörend. Dieser verfluchte Schwung in den Beinen. Elvis is back, hat Madonna einmal über sie gesagt. And she is beautiful. Ja, manchmal sieht sie im Profil so aus wie Elvis Presley. Bestimmt ist kein Darsteller von Elvis Presley nicht beeinflusst, heute noch, in unserer Zeit. Denn als Performer hatte er eine immense Bedeutung. Ja, natürlich bin ich beeinflusst von Elvis Presley. Yes, of course, I've been influenced by Elvis Presley. Just a kiss, I have lived just for this. I can't explain why I've become this chatelaine. Just a smile, just a smile. That's a difficult question because truth Wahrheit, Wahrhaftigkeit ist so individuell wie die Religion. Ich glaube, wenn man das näher bestimmen sollte, ist Wahrheit oder Wahrhaftigkeit dem romantischen Abschnitt der Country-Musik, dem der 50er und 60er vergleichbar. Aber die Sache ist die, dass man so etwas nicht wiederbeleben kann. Ich kann etwas davon nehmen, ich kann es verstehen und studieren und respektieren, aber nicht wiederbeleben, wieder erleben. Wahrheit, Wahrhaftigkeit ist bloß deine Liebe, wie sehr man das, was man tut, liebt, glaube ich. Wie viel man tatsächlich da ist, weil man es liebt. Einige sagen, Jesus ist wahr, andere sagen, Buddha sei wahr. Der Bestimmungsort ist derselbe. Wahrheit ist, wie weit man sich nähert und wie weit man vertraut. Aber das ist eine offene Frage, das ist schwer zu beantworten. How much you truly are there because you love it. You know, Some people say Jesus is truth. Some people say Buddha is truth. It's all the same destination. And truth is simply how you approach it and how much you believe. That is such an open question. It's hard to answer. Sie hörten eine Sendung von Knut Benzner.